vite et on dit un chien à ronde. Jaus und Tisch mit Kulup, Weinbirn und Kaffee deckt sie sich immer wieder frisch. Die einen sitzen froh am Rand und fühlen zwampen sich in Ruhe. Die anderen, die stehen halt umeinander und schauen von der Weiten zu. Können mit Geschrei und Lärm den Appetit uns nicht verderben. Ja, so bleibt's, Gott sei Dank, trotz dem Weltuntergang. Ein bisschen Pizza, ein bisschen Zucker, Schluck des Pizzas. Hey, auf der Schlucker, ein bisschen Arsch und ein bisschen Lauch, ein bisschen Würze, aber nicht so lang. Ja, und wenn dann morgen um die Zeit die alte Erden nimmer steht, der Mensch bleibt gleich, genau wie heut, bis zum Moment, wo's untergeht. Er singt und lacht und bringt sich um, er liebt und hungert, steht und rappt, ist nicht gar gescheit und aber gar nicht dumm und tut meist das, was ihm erlaubt. Für den der Tisch gedeckt, ja, grüß dich weiter, wer's ihm schmeckt. Und der, der sich ums Restal blockt, der schluckt, was man ihm eingebrockt. Ein bisschen bitter, ein bisschen Zucker, Schluck des Bitteren. Der Jungs, der Schlucker, ein bisschen.